ihr den Sunday Service zum Empfang in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Die zweite Stunde geht es weiter mit den Konzerttipps. Und den ersten Song hörtet ihr gerade eben schon. Das war das Gitarrenorchester Gilbert Couchet aus Hamburg. Ja, spielt live am Mittwoch, den 9.9. Und zwar auf der Frau Claudia, das ist diese Barkasse, die an den Landungsbrücken 10 ablegt. Und es geht dort los um 19.30 Uhr und um 20.30 Uhr könnt ihr jeweils zusteigen und dann das Gitarrenorchester Gilbert Couchet live erleben mit kuscheliger Musik, die sich durch die ja, Evergreens der Musikgeschichte covert. Das Ganze auf jeden Fall eine Schifffahrt wert. Am Donnerstag spielen dann Boy, auch eine Band aus Hamburg, und zwar im Mojo Club, die mir gerade erst ihr zweites Album veröffentlicht. Das Konzert ist schon seit Wochen ausverkauft. Die Band spielt nochmal irgendwann Ende des Jahres. Da weise ich dann später nochmal drauf hin, wer da vielleicht gerne hingehen möchte. Ebenfalls Donnerstag spielen Halma aus Hamburg und Miss Kenichi aus Berlin im Hafenklang. Letztere hören wir hier mit ihrem Song Who Are You, Miss Kenichi. The radio says you're all flesh and blood. You're all by yourself. Thank you. Who are you? Das fragt hier Miss Kenny G. Aus Berlin kommt sie. Katrin Hahner heißt sie eigentlich und hat mit The Trail eine aktuelle Platte am Start. Stellt das Ganze live vor am Donnerstag im Hafenklang. Dabei, wie gesagt, Halma aus Hamburg veröffentlichen demnächst im Oktober ihr neues Album. Wieder noch nicht vorliegen, das haben was Älteres von ihrem dritten Album Back to Pascal. Hier kommt Halma mit Bass Straight. Wir mit Bass Straight, ein älterer Song, wie gesagt. Neues Material von der Band aus Hamburg gibt's am Donnerstag im Hafenklang. Zusammen mit Miss Kenny G beide Bands dort live auf der Bühne. Am Freitag dann im Aalhaus, ein schöner Doppelpack mit The Weather Station und Riley Walker. Riley Walker ist ein Sänger und Gitarrist, der sein Gitarrenspiel über die Jahre hat verfeinert und dabei die Hornhaut seiner Fingerkuppen von den Gitarrenseiten hat formen lassen. Er wird immer erwähnt in einer Tradition mit Leuten wie Van Morrison oder Tim Buckley oder auch Joni Mitchell, die aber seinen Einflüssen aber großzügig umarmt und gar nicht mit konkurriert. Von seinem Album Primrose Green hier der Titelsong von Riley Walker. Das war Riley Walker. Primrose Green heißt auch sein aktuelles Album. Er wird live unterstützt oder auf der zumindest Im Studio unterstützt von Musikern aus der Chicagoer Jazz- und Post-Rock-Szene. Entsprechend trifft seine akustische Gitarre manchmal so auf eine eckige E-Gitarre, funkelnde Keyboard-Sounds und einem tiefen Rhythmus, der sich rauschhaft und ekstatisch so langsam entwickelt bei seinen Songs. Ob das auch live umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten. Riley Walker spielt live am Freitag im Aalhaus. Und hier nochmal ein Song von ihm, der heißt Hide in the Roses. Das war gerade Riley Walker mit Hide in the Roses und der, wie gesagt, live am Freitag im Aalhaus. Mit dabei ist The Weather Station. Hinter der kanadischen Folkband steckt die Sängerin Tamara Lindemann. Die hat gerade eben vor kurzem mit Loyalty ihr drittes Album veröffentlicht. Davon hören wir hier den Song Life is Work. I always did listen to you singing all the way through. Your life's work, passion, caution. Thank you. take and they take, but they don't seem to receive. And you don't sleep, and there's no money. Your life's work, passion, caution. Das waren gerade The Weather Station mit dem Song Hyde, na Quatsch, Life is Work vom Album Loyalty und das Ganze dann auch live am Freitag im Aalhaus. Da spielt die Dame zusammen mit Riley Walker, die Dame alias Tamara Lindemann. Hier nochmal hier ein weiterer Song, Tapes heißt der. Thank you. Das war der Song Tapes. Ganz großes Kino hier mit The Weather Station. Wird live bestimmt auch ganz kuschelig und intim. Ihr könnt sie live erleben. Riley Walker und The Weather Station im Vorprogramm am Freitag, den 11.09. im Aalhaus. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Tolle Bands, tolle Location sowieso. Auf jeden Fall ein Besuch wert, um das Wochenende entsprechend einzuleiten. Am Sonntag dann sind Station 17 zu Gast im Übel und Gefährlich von ihrem letzten Album Fieber. Hier der Titelsong. Yeah. Station 17 hörten wir mit dem Song Fieber. Die Band spielt live am Sonntag im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag gibt es eine Vertonung eines Stummfilms, und zwar Das Kabinett des Dr. Caligari, ein Klassiker von Robert Wiene aus dem Jahr 1920, ein alter Stummfilmklassiker, der vertont wird von der Hamburger Band On Stop Off. Das Ganze läuft im Savoy-Kino am Sonntag, den 13.09. Und ebenfalls am Sonntag sind Houndstooth, eine Band aus Portland, zu Gast im Knust. Die haben gerade eben ihr zweites Album No News From Home veröffentlicht, und davon hören wir hier ihren Song Bliss Boat. Yeah. Das waren Houndstooth mit ihrem Song Bliss Boat. Die Band, wie gesagt, kommt aus Portland und spielt live am Sonntag im Knust, auch von der Band von ihrem Album No News From Home. Gleich noch ein Song hinterher, Witching Hour. Das waren Houndstooth, die Band, wie gesagt, live im Knust. Und zwar am Sonntag, den 13.09. Ich habe noch einen Tipp für euch, und zwar nächsten Montag. Das Unknown Mortal Orchestra, großartige Band, live im Knust. Hier kommen sie mit Your Life One Night. Yeah. Unknown Mortal Orchestra, Band um Ruben Nielsen. Dessen Bruder hatten wir vorhin schon mit Silicone im Programm. Hier der andere der Nielsen-Brüder mit dem Unknown Mortal Orchestra. Zwei große Alben veröffentlicht, One and Two betitelt jeweils. Großartige Gitarrensachen da drauf mit wirklich ganz, ganz 1A-Songs. Und ja, man wundert sich, dass er jetzt eher so Synthi-Sounds macht. Wahrscheinlich ist der Bruder hier auch der Einfluss ein bisschen gewesen. Steht ihm nicht ganz so gut, das Konzept, aber trotzdem eine Platte, die okay ist. Und wenn man die Band mal live gesehen hat, die sind wirklich unwerfend großartig. Also eine Gitarre ist, ich sag mal, Jimi Hendrix, kann man wahrscheinlich gut als Vergleich ranziehen, was die Virtuosität angeht. Und die Songs sind eine Größe für sich. Also das Ganze live im Übrigen gefährlich, das Unknown Mortal Orchestra, nächsten Montag, den 14.09. noch ein Song vom letzten Album, mit dem Titel Multilove. Song heißt Like Acid Rain. ist der Song auch schon zu Ende. Like Acid Rain, einer der Höhepunkte des neuesten Albums Multilove. Das waren das Unknown Mortal Orchestra live nächsten Montag im Übel und Gefährlich. Auch das Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Da gibt es noch ein Vorprogramm und zwar Jaco Aino Kalevi mit dem Titel hier zu hören Hush Down. Who has it? All the flashes.